Schüssen, denn es gibt keinen Weihnachtsmann. Und gelernt haben wir gar nichts, wir sind immer noch so dumm und glauben immer noch daran. Sag mir, glaubst du an Gerechtigkeit? Da mein Freund, es ist soweit. Sie haben es geschafft, haben dich dahin gerafft. Du bist ohne Hoffnung für alle Zeit, für alle Zeit. Wir haben genug von diesem Wahnsinn. Genug von all dem Scheiß hier. Die ganzen Lügen und eure Verdummung, das ist nicht mehr unser Bier. Sag mir, glaubst du an Gerechtigkeit? Da mein Freund, es ist soweit. Sie haben es geschafft, haben dich dahin gerafft. Du bist ohne Hoffnung für alle Zeit.